Ich habe noch Kefir, sagte Tekas, als wir nun allein waren. Wie wär's? Oh, gerne, sagte ich. Tekas füllte uns die Becher und wir tranken. Nun erzählte ich von dem eigentümlichen Erlebnis, das mir am Nachmittag widerfahren war, und Tekas strahlte. Eine große Raubkatze, sagte er, das ist in der Tat außergewöhnlich. Du hast einen kaukasischen Leoparden gesehen. Mir selbst ist ein solches Exemplar erst einmal begegnet. Dieses Tier ist von den Menschen stark gejagt worden und nun fast ausgestorben. Der Mensch versucht, das zu vertreiben, was ihm Angst macht. Stattdessen sollte er versuchen, seine Angst zu vertreiben. Das kleine Feuer stand kurz vorm Verlöschen. Nur der Sternenhimmel prangte über uns. In dieser Dunkelheit konnte ich mir keine Notizen machen. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir könnten über Probleme sprechen. Über Probleme? Ja, ich hatte den Kraftdrang des Einzelnen erwähnt. Daraus ergeben sich nun vielfältige Probleme für die Gemeinschaft. Welche Probleme meinen Sie? In der Welt der Pflanzen und Tiere entsteht aus den mannigfaltigen Einzelkräften ein selbstregulierendes System. Die Lebewesen besetzen unterschiedliche Nischen und entwickeln vielfältige Formen, um existieren zu können. Dieses System kann gestört werden, beispielsweise durch sich verändernde Umweltbedingungen. Vielleicht sterben Arten aus und neue Arten folgen nach. Vielleicht verändern sich die bestehenden Arten, aber immer wieder organisiert sich ein stabiles System. Denn jedes Lebewesen ist von anderen Lebewesen abhängig. Deshalb pendelt sich das Leben auf sich selbst ein. In der Gemeinschaft kann es sich erhalten. Und das, obwohl jedes Lebewesen eigentlich nur daran interessiert ist, die eigene Kraft zu erhalten. Ja, liegt darin nicht eine ungeheure Schönheit? Ich muss unwillkürlich nicken. So habe ich das noch nicht gesehen. Während ich vor kurzem noch an die Dschungelbilder meiner Kindheit dachte, an ein chaotisches Fressen und Gefressenwerden, so habe ich nun ein seltsames Ineinandergreifen unterschiedlicher Kreise vor Augen. Während Tekas erzählt, sehe ich, gleichsam von oben, unterschiedliche Arten und Lebensräume vor mir, die netzartig miteinander verschränkt sind, ein Auslöschen und Vermehren, eine wabernde Bewegung, die im Großen stabil bleibt, das gleitende Schwanken unterschiedlicher Wellen. Obwohl die eigene Krafterhaltung im Vordergrund steht, erhält sich das Ganze. Denn wenn sich das Ganze nicht erhalten würde, könnte sich auch das Einzelne nicht erhalten. Die Pflanzen gewinnen ihre Kraft aus der Sonnenenergie, brauchen aber Stoffe, die bei der Zersetzung entstehen, und so muss das Alte den Nährboden für das Neue bilden. Die pflanzenfressenden Tiere würden sich ernähren und vermehren, bis es bald keine Pflanzen mehr gäbe. Deshalb muss es Tiere geben, die Fleisch fressen. Die Anzahl der Füchse reguliert die Anzahl der Kaninchen und die Anzahl der Kaninchen reguliert die Anzahl der Füchse. Solche regulierenden Prinzipien reichen bis in die Körperfunktionen des einzelnen Lebewesens hinein. Der Fuchs hat weniger Nachwuchs als das Kaninchen und zwar in einem solchen Maß, dass das Ganze nicht gefährdet wird. Und erst der Mensch stört dieses selbstregulierende System. Ja, denn der Mensch hat ein Bewusstsein. So kann er Wege finden, seine Kraft zu potenzieren, indem er Kräfte nutzt, die außerhalb seiner selbst liegen. Einerseits erweitert er seine Kraft, indem er Werkzeuge, Maschinen, Industrien erschafft. Andererseits gewinnt er Kraft aus Holz, Kohle, Erdöl, Erdgas, zerfallenden Atomen. Damit übersteigt er seine eigene Kraft und stört das Gleichgewicht des Lebens in unverhältnismäßiger Weise. Und damit kann er alles zerstören. Ja, er gefährdet sein eigenes Fortbestehen. In dieser Hinsicht ist dann auch wieder die Wissenschaft problematisch. Ja, indem sie der Kraftentfaltung dient. Der Mensch bringt eine Unordnung in die Welt. Er zerstört die selbstregulierenden Systeme und handelt hier gegen das Prinzip der Lebenserhaltung. Der Mensch aber muss die Natur achten. Er muss das Höhere darin erkennen, die Schönheit. Er selbst ist aus der Natur hervorgegangen und wird mit ihr untergehen. Ich denke an den Amsterdamer Vertrag, der vor einigen Jahren geschlossen wurde, um der europäischen Umweltpolitik ein größeres Gewicht einzuräumen. Plötzlich wundere ich mich, dass überhaupt ein Vertrag nötig war. Verstand sich die Wichtigkeit, die Dringlichkeit des Umweltschutzes nicht von selbst? Wie kann der Mensch die Achtung vor der Natur lernen? Sie entsteht von selbst, wenn er das Problem der Kraft erkennt. Es ist die einzige Ursache für das Leid. Wirtschaftssysteme, deren Grundlage die Gewinnmaximierung und Effizienz darstellen, sind vom Kraftdrang geleitete Systeme. Sie führen zwangsläufig zu einer Entfremdung von der Natur. Die Kraft des Geldes fordert Monokulturen der Landwirtschaft, Raubbau natürlicher Ressourcen, Massentierhaltung, Ausuferungen des Transportwesens, schnelle Produktionen, Einwegartikel und Müllverklappung. Dies hat Auswirkungen auf die Natur und auf die Menschen. Der Mensch muss das Problem der Kraft erkennen? Ja, dann kann er ein neuer Mensch werden. Was meinen Sie damit? Wer den Kraftdrang erkennt und anfängt, ihn zu überwinden, der wird in ein neues Verhältnis zur Welt treten. Er wird das werden, was er eigentlich ist. Der Kraftdrang lenkt den Menschen wie ein Magnet von dem Menschsein ab. Er ist etwas Fremdes. Und doch trägt ihn jeder in sich und jeder ist unter seinem Einfluss aufgewachsen. Der Kraftdrang beeinflusst in hohem Maße die menschliche Gemeinschaft. Wie äußert er sich hier? In menschlichen Gemeinschaften gibt es zwei Spannungsfelder. Auf dem einen Feld will jeder in unterschiedlicher Weise seine Kraft entfalten. Hier bremsen sich die Menschen gegenseitig und üben gegeneinander Druck aus. Es ist wie ein sich kräuselndes Wasser, in dem jeder versucht, Wellen zu verursachen. Unentwegt kommt es zu Kraftproben, zu bewussten oder unbewussten. Sie zeigen sich in vielerlei Gestalt, wie Menschen sich zueinander positionieren, aufeinander reagieren, wie sie miteinander sprechen und übereinander denken. Wer eine Kraftprobe gewinnt, wird sich kurzzeitig bestätigt fühlen. Wer sie verliert, wird die vermeintliche Schwäche herunterspielen oder begründen, wird die Kraftprobe in einem anderen Bereich fortsetzen, wird sich auf Instanzen berufen, andere Menschen auf seine Seite ziehen, schimpfen oder frustriert sein und leiden. Im besten Fall wird er alles in Humor auflösen, im schlechtesten Fall wird er auf Rache sinnen oder sich gegenüber Schwächeren seiner eigenen Stärke versichern. Tekas lacht traurig und winkt ab. Dabei kommt es darauf gar nicht an. Solange sich der Mensch in diesem ewigen Hin und Her der Kraftbehauptung befindet, wird er von dem Wesentlichen abgelenkt sein. Er verwechselt die Kraftbestätigung mit dem Glück und hält sich weiter an seinen Kraftdrang. Das eigentliche Glück aber liegt genau jenseits dieses Kraftstrebens. Es braucht nicht viel, um am Leben zu bleiben. Solange man aber am Leben bleibt und seinen Körper ohne Not erhalten kann, solange kann man auch glücklich werden. Ich muss an eine Kolumne denken, die ich vor einigen Monaten verfasst habe. Amüsiert hatte ich in den Cafés den Gesprächen gelauscht und erstaunliche Beispiele von Selbstbehauptung und Großspurigkeit dokumentiert. Es war, als wisse jeder, was richtig sei und geschehen müsse, und als müsse jeder zu jedem Thema eine Meinung haben, die dann auch noch die richtige sei. In meinem Artikel parodierte ich diese Wahrung des eigenen Gesichts und schloss mit den Worten: Dann will ich großspurig der Erste sein, der seine Maske fallen lässt. Ich habe von den meisten Dingen eigentlich überhaupt keine Ahnung. Mein Redakteur strich diesen Satz. Welches zweite Spannungsfeld gibt es? Auf dem zweiten Feld ist sich jeder der Begrenztheit seiner Kraft bewusst. Als Säugling wird der Mensch in völliger Hilflosigkeit geboren und muss von äußeren Kräften am Leben gehalten werden. Als Kind und im hohen Alter überwiegen seine Schwäche und Abhängigkeit. In der Zeit, da er über die meiste Kraft verfügt, muss er arbeiten, muss er seine Kraft verbrauchen, um sich zu erhalten. Um aber von anderen Kräften profitieren zu können, muss er seine Arbeit nach den Belangen dieser anderen Kräfte ausrichten. Er muss seinen Kraftwillen auf die Arbeit konzentrieren und in anderer Hinsicht unterdrücken, muss sich der Gemeinschaft fügen und Regeln befolgen. Zudem erlebt er in allen Lebensaltern seine körpereigenen Schutzfunktionen, seine Verletzlichkeit, kennt Ängste, Scheu und Vorsicht und weiß, dass er jeden Tag neue Kraft schöpfen muss. Vielfach erfährt der Mensch, dass er auf die Gemeinschaft angewiesen ist. Um sich selbst zu erhalten, muss er die Gemeinschaft erhalten. Also versucht er, seine Kraft in eine Balance zu den anderen Kräften zu bringen. Ja, er ordnet sich dem Staat unter, der im Gegenzug einen gerechten Ausgleich der Kräfte organisieren muss, und er fügt sich gesellschaftlichen Regeln, Werten und Umgangsformen. Zudem knüpft er kleinere Formen der Gemeinschaft, in denen Vertrauen und Schutz vorherrschen. Hier gibt es Gemeinsamkeiten, die einen Zusammenhalt ermöglichen, die in kleinerer Form eine gemeinschaftliche Ausrichtung der einzelnen Kräfte bewirken. Die Gemeinschaft stiftet Gemeinschaft, um sich zu erhalten. Ja, und gleichzeitig zersplittert sie sich. Inwiefern zersplittert sie sich? So wie es Nischen in der Tier- und Pflanzenwelt gibt, erzeugt auch die menschliche Gemeinschaft ihre Nischen. Auf diese Weise kann sie von den Kräften des Einzelnen profitieren, ohne dass sich die Rivalität auf einen einzigen Punkt konzentriert.